Ladies and gentlemen, please welcome our great man, Nigel Farage. Einer der Kapitäne, der das Land aus der EU gesteuert hat, geht von Bord, verlässt das UKIP-Schiff. Noch einmal jubelt die Basis ihrem Helden Nigel Farage zu. Noch einmal erklimmt er die Bühne. Noch einmal lässt er sich breitgrinsend von seinen Anhängern feiern. Natürlich für den Brexit. We did it! We got our country back! Wir haben es geschafft, ruft der Rechtspopulist der Menge in Bournemouth zu. Wir haben unser Land zurück. Auch die südenglische Küstenstadt hat klar für den Brexit gestimmt. Farage jedoch fürchtet, die konservative Premierministerin Theresa May könne versucht sein, den EU-Ausstieg hinauszuzögern und zu verwässern. The temptation on the Prime Minister will be to go for a soft Brexit as opposed to a hard Brexit. Das ist die große Sorge der UKIPer bei ihrem Treffen in Bournemouth, dass der Brexit auf sich warten lässt, dass es ein Brexit-Light wird, nur ein halber Austritt aus dem europäischen Club. UKIP, formuliert Farage martialisch, habe den Krieg gewonnen, aber noch nicht den Frieden. We can be very proud of the fact that we won the war, but we now must win the peace. Er selbst habe alles gegeben, so Farage im Kampf für den Brexit, der für ihn aber erst dann vollendet ist, wenn sein weinroter EU-Reisepass im Mülleimer landet und er wieder einen blauen britischen Pass in der Hand hält. The only time we will know that Brexit means Brexit is when that has been put in the bin and we get back a British passport. Für seine Nachfolge standen 3 Frauen und 2 Männer zur Wahl. Niemand nur annähernd so populär an der UKIP-Basis und so wortgewaltig wie der bisherige Parteichef. In der Urwahl setzte sich die Favoritin durch. The leader of the UK Independence Party, Diane James. Die Europaabgeordnete Diane James steht vor großen Herausforderungen. Sie muss UKIP nach den innerparteilichen Chaostagen im Sommer einen. Sie muss die Partei neu erfinden. Sie muss aus einer One-Man-Show Teamwork machen. Und Tag ein, Tag aus auf den totalen Brexit drängen. Yes to a true 100% European Union exit. Can I be any more clearer? Enttäuschte EU-Anhänger nannte die neue UKIP-Vorsitzende Remainiacs, renitente Geister, die nicht wahrhaben wollten, dass 17,4 Millionen Briten für die britische Unabhängigkeit gestimmt haben. 17,4 Millionen people voted to leave the European Union. So don't ignore it, Remainiacs. Regierungschefin May forderte sie deshalb auf, endlich loszulegen, endlich nach Artikel 50 des Lissabon-Vertrages die Trennung von Brüssel einzuleiten. Get on with it! Invoke Article 50! Aber was wird nun aus Nigel Farage? Er will seiner Nachfolgerin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er will im Europaparlament seine Kollegen dort weiter ärgern. Und er will im Herbst durch europäische Hauptstädte reisen. To travel around some other European capitals to try and help independence and democracy movements in those countries too. Nigel Farage on Tour, um, wie er sagt, andere Freiheits- und Unabhängigkeitsbewegungen in Europa zu unterstützen. Ein echter Abgang von der politischen Bühne sieht anders aus.